Es tat nichts mehr weh in dem abgestorbenen Herzen. Aber innen im Leibe wühlte der schwarze Maulwurf weiter und riss blutig im zuckenden Fleisch. Die Anfälle mehrten sich von Woche zu Woche. Endlich gab der Gequälte dem ärztlichen Drängen nach, das besondere Untersuchung forderte. Der Professor blickte ernst. Vorsichtig vorbereitend äußerte er, eine Operation sei nun unabwendbar. Aber der alte Mann erschrak nicht. Er lächelte nur trüb. Gott sei Dank, jetzt ging es zu Ende. Zu Ende mit dem Sterben. Jetzt kam das Gute. Der Tod. Er verbot dem Arzt, seinen Angehörigen ein Wort zu sagen, ließ sich den Tag bestimmen und machte sich bereit. Zum letzten Mal ging er in sein Geschäft, wo niemand mehr ihn erwartete und alle ihn ansahen wie einen Fremden. Setzte sich noch einmal auf den alten, schwarzledernen Boxsessel, den er 30 Jahre sein ganzes Leben tausend und tausend Stunden gedrückt, ließ sich ein Scheckbuch geben und füllte eines der Blätter aus. Das brachte er dem Vorsteher der Gemeinde, der über die Höhe der Summe fast erschrak. Sie galt wohltätigen Werken und seinem Grab. Allem Dank, sich zu entziehen, stolperte er hastig hinaus, dabei verlor er seinen Hut, aber er bückte sich nicht einmal mehr, ihn aufzuheben. Und so bloßen Hauptes, die Blicke trüb im gelbkranken, verfalteten Gesicht, trottete er, erstaunt sahen ihm die Leute nach, auf den Friedhof zum Grab seiner Eltern. Dort beobachteten ein paar Müßige den alten Mann und wunderten sich abermals. Er sprach lange und laut mit den halbvermoderten Steinen, wie man mit Menschen spricht. Kündigte er sich an oder erbat er ihren Segen? Niemand hörte die Worte, nur die Lippen regten sich stumm und immer tiefer neigte sich das schaukelnde Haupt im Gebet. Beim Ausgang dann drängten die Bettler dem Wohlbekannten zu. Er kramte hastig Münzen und Noten aus den Taschen und hatte schon alles verteilt, da kam noch ein altes, verhutzeltes Weib verspätet angehumpelt und flennte ihn an. Verwirrt suchte er überall nach, er fand nichts mehr. Nur am Finger drückte noch etwas Fremdes und Schweres, sein goldener Ehering. Irgendein Erinnern kam über ihn. Er streifte ihn hastig ab und schenkte ihn dem verwunderten Weib.